можно картиночку Pfingsten, да? Lass uns mal das Bild Pfingsten einschalten. Какой праздник! Was für ein Fest! Какой праздник! Was für ein Fest! Ребята, это великий праздник. Meine Lieben, das ist ein großes Fest. Дух Святой пришел на эту землю. Der Heilige Geist kam auf diese Erde. Это величайшее дело. Und das ist eine der größten Dinge. Я могу часами говорить о Духе Святом. Ich kann stundenlang über den Heiligen Geist reden. Дух Святой — это дар. Der Heilige Geist ist ein Geschenk. Подарок. Das ist ein Geschenk. Скажи, подарок. Sag mit mir, es ist ein Geschenk. Geschenk. Некоторые люди говорят, чтобы тебе получить Дух Святой, тебе надо делать что-то. Also manche Menschen sagen, wenn du den Heiligen Geist haben möchtest, dann musst du etwas dafür tun. Поститься, не жрать. Also du sollst nicht essen, du sollst fasten. Молиться 5 часов. Du sollst 5 Stunden lang nur beten. Нет. Nein. Это подарок. Das ist ein Geschenk. Подарок. Das ist ein Geschenk. А за подарок не платят. Und für ein Geschenk zahlt man ja nicht. Подарок платить? Also Geschenk und noch dafür das zahlen? Извольте, не надо. Also bitteschön, nein. Подарок. Es ist ein Geschenk. Все, что тебе нужно. Also alles, was du brauchst. Мы сейчас прочитаем. Wir werden das darüber noch lesen. Что нужно? Also was braucht man alles dafür? Чтобы получить подарок. Um dieses Geschenk zu bekommen. Да ничего. Also nichts. Вообще-то ничего. Eigentlich gar nichts. Только рот открывай. Also du sollst nur deinen Mund öffnen. Когда моего внука дочь кормит. Also wenn meine Tochter ihren Sohn füttert. Моего внука. Also meinen Enkel. Ее сына, моего also внука. Ihren Sohn und meinen Enkel. Когда она его кормит. Also wenn sie ihn füttert. С ложки. Also mit dem Löffel. То какая у него задача? Dann welche Aufgabe hat er? И все. Und das war's. Он может, конечно, сказать, Er kann natürlich auch so sagen, Не хочу. Ich habe keinen Bock. Но лучше, если он откроет. Aber es ist besser, wenn er seinen Mund öffnet. Amen. Amen. И тоже так же с Духом Святым. Genau so ist, verhält sich das mit dem Heiligen Тот, Geist. Кто хочет Дух Святой. Also derjenige, der den Heiligen Geist will, нужно открыть рот. Man muss nur den Mund öffnen. Смотри, как написано. Петр говорит. Schau mal, wie der Petrus sagt. Деяния, 2 глава. Also Apostelgeschichten 2. 38 стих. Der Vers 38. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Da sprach Petrus zu ihnen: «Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen». Получите дар. Also ihr werdet diese Gabe empfangen. Это обещание. Das ist ein Versprechen. Promise по-английски. Обещание. Also auf Englisch ist das Promise, also Versprechung. Он говорит, я дам тебе. Er sagt, ich gebe es dir. И что нужно? Покаяться. Und was soll man tun? Man soll Buße tun. Покаяться. Man soll Buße tun. И получите дар. Und святого. Dann bekommt ihr die Gabe des Heiligen Geistes. Das war's. Все. Das war's. Надо быть омытым кровью Иисуса. Man soll sich, man muss vom Blut Jesu gewaschen werden. Прощение грехов. Die Vergebung der Sünden. И тогда приходит Дух Святой. Und dann kommt der Heilige Geist. Разве это не здорово? Ist das nicht wundervoll? Wow. Дух Святой. Der Heilige Geist. И Бог, он гениально простой. Und Gott ist genial einfach. Не просто простой. Also ist nicht einfach. Einfach? Гениально просто. Es ist genial einfach. И поэтому мы так вот можем просто принять его дары. Deswegen können wir auch so einfach seine Gaben empfangen. Бог не пришел для интеллектуальных людей. Gott ist nicht gekommen für die intellektuelle Menschen. Таких жирафов таких. Also solche großen Giraffen. Которым надо в рот пихать, высоко подняться. Denn man, wo man hochsteigen muss, um ihnen was in den Maul zu stopfen. Nein. Der Heilige Geist. Приходит к нам простым людям. Der kommt zu uns, den einfachen Menschen. Вот к детям, которые пели здесь, танцевали. Also zu diesen Kindern, die jetzt hier gesungen und getanzt haben. Чем проще, тем лучше. Je einfacher, desto besser. Чем проще, тем лучше. Je einfacher, desto besser. Amen. Amen. Бог простой. Gott ist einfach. Amen. Amen. Нужно быть очень странным, чтобы не воспользоваться его дарами. Man muss sehr, sehr seltsam sein, um seine Gaben nicht nützen zu wollen. Когда ты получаешь письмо, wenn du einen Brief bekommst, там тебе Gutschein подложили, Gutschein. Und dort tut man einen Gutschein dir anbieten, тебе 100 евро обещают. Also man verspricht dir 100 Euro, надо быть странным, чтобы не воспользоваться. Aber man muss ziemlich seltsam sein, um diesen Gutschein nicht einzulösen. Amen. Amen. Но вот когда тебе предлагают миллион, aber wenn man dir eine Million anbietet, нужно быть уже совсем глупым, чтобы не воспользоваться. Man muss ziemlich dumm sein, um diese Million nicht in Anspruch zu nehmen. Нужно быть очень сильно странным, чтобы не воспользоваться Божьим даром. Und man muss ziemlich seltsam sein, um die Gottesgabe nicht zu benutzen und zu empfangen. И вообще можно быть верующим и несчастным. Und überhaupt, man kann ein Gläubiger sein und ziemlich unglücklich sein. Когда человек обманутый. Wenn der Mensch belogen ist. Понимаете? Versteht ihr mich? Нужно быть сильно обманутым, чтобы остаться несчастным, будучи верующим. Man muss, man muss ziemlich betrogen sein, um als Gläubiger ziemlich unglücklich zu sein. Amen. Amen. Кто-то сильно тебя надул, если ты несчастный. Also jemand hat dich ziemlich gut betrogen, wenn du ziemlich unglücklich bist. Amen. Amen. Это верующий, значит он счастливый. Also es ist ein Gläubiger, dann muss er ziemlich glücklich sein. Или кто-то его сильно обманул. Oder jemand hat ihn ziemlich gut betrogen. Религия одела на него какую-то маску. Die Religion hat in irgendeine Maske angezogen. И поэтому он несчастный, хотя deswegen он верующий. Ist er unglücklich, obwohl er gläubig ist. И вообще у нас Господь такой, он хочет так много тебе дать. Und überhaupt, unser Herr ist so, dass er dir so viel geben will. Вот сегодня мы празднуем один из его подарков. Also heute feiern wir eins von seinen Geschenken. Okay, на Пасху okay. Мы празднуем другой его подарок. Und Ostern feiern wir ein anderes Geschenk von ihm. На Рождество празднуем другой его подарок. Zu Weihnachten feiern wir ein anderes Geschenk von ihm. Oh, мы празднуем его подарки. Also wir feiern seine Geschenke. Amen. Amen. И вот нужно быть сильно обманутым, чтобы не принять это. Und man ist wahrscheinlich ziemlich betrogen, wenn man seine Geschenke nicht annehmen will. И как христианину нужно быть не просто лентяем. Und als Christ sollte man nicht einfach ein Faulpelz sein. Нужно еще сильно постараться, чтобы не стать благословенным. Also man muss ziemlich sich anstrengen, um nicht gesegnet zu sein. Oh, надо еще что-то такое творить, я не знаю, что. Man muss etwas anstellen. Чтобы не стать благословенным. Ich weiß nicht was, aber um nicht gesegnet zu sein. Потому что верующего человека Бог способен благословить на ровном месте. Denn einen Gläubigen ist der Gott fähig, auf dem einfach so zu segnen. Amen. Amen. Есть просто очень странные верующие. Es gibt nur einfach seltsame Gläubige. Как в одной притче рассказывается. Wie in einem Gleichnis wird erzählt. Орел спрашивает воробья. Also der Adler fragt den Spatzen. Den Spatzen. Ты кто? Wer bist du? Он говорит, Алюль. Und er sagt, ich bin ein Adler. Genau. So? Okay. Ага. Алюль говорит. Ich bin ein Adler. Орел спрашивает, а что такой маленький? Und der Adler fragt, wieso bist denn du so klein? Ich habe geraucht, ich habe gesoffen und ich habe mich vergnügt. Deswegen bin ich so klein. Ich habe gesoffen, ich habe mich rumgeschlendert. Amen. Вот такие бывают воробьи. Und solche Spatzen gibt es. Как христиане. Als Christen. Хотя у них призвание орлов. Amen. Obwohl sie eine Berufung zum Adler haben. Amen. Когда ты смотришь на христианина, думаешь, что ты такой унылый? Wenn du einen Gläubigen so anschaust und sagst, wieso bist denn du so bedrückt? Ich hab gesoffen, geraucht und hab mich vergnügt. Ты что такой дохлый вообще, а? Wieso bist du so dürr? Церковь пропускал. Hast du die Gemeinde verpasst? Спал по воскресеньям дома. Hast du sonntags geschlafen zu Hause? Понятно. Dann ist das verständlich, natürlich. Знаете, богач один пригласил бедняка в свой дом. Знаете, ein Reicher hat einen Armen zu sich ins Haus eingeladen. И говорит. Und sagt zu ihm. Бери, что хочешь. Also nimm alles, was du willst. Вот все, что видишь. Also alles, was du siehst, nimm mit. Все можешь выбрать. Alles kannst du dir auswählen. Но только одну штучку. Aber nur eine Sache. Одну вещь. Aber nur eine Sache. Okay. Okay. Бедняк прошелся по комнатам. Der Arme ging durch die Zimmer durch. Пошел по персидским теппихам. Dann ging er auf den persischen Teppichen. Каждый потом по 100 тысяч евро. Der, jeder, der 100.000 Euro kostet. Посмотрел на картины Рубинштейна. Hat die Bilder von Rubinstein angeschaut. Von dem Wasowski. И зашел на кухню. Und dann ging er in die Küche. И там стояла кофеварка. Und dort stand eine Kaffeemaschine. И он говорит, пожалуйста. Und er sagt, bitte. Подари мне кофеварочку. Bitte schenke mir deine Kaffeemaschine. Я так люблю кофе. Ich liebe so den Kaffee. И богач сказал. Und der Reiche hat gesagt. Бери свою кофеварку. Also nimm deine Kaffeemaschine. Иди гуляй. Und geh. Может быть, он был счастлив со своим кофе. Vielleicht war er so glücklich mit seinem Kaffee. Если вот такой христианин есть, знаете. Wenn es solche Christen gibt. Они говорят, да, это все здорово, это все хорошо. Die sagen, ja, es ist alles toll, es ist alles gut. То, что ты мне рассказываешь, да, наверное, это классно. Also das, was du erzählst, natürlich ist das vielleicht auch gut. Твои теппихи, твои картины, да. Also deine Teppiche, deine Bilder, ja. Но мне нужно только кофеварочка. Aber ich brauche nur Kaffeemaschine. Ich bin damit vollkommen zufrieden. Отстань от меня, все хорошо. Lass mich doch in Ruhe, bei mir ist alles okay. Okay, Бог говорит, хорошо. Okay, sagt Gott, ist gut. Но вообще-то у Бога есть жизнь с избытком. Aber eigentlich und überhaupt hat Gott ein Leben im Überfluss. Он говорит, я даю вам жизнь с избытком. Er sagt, ich gebe euch ein Leben im Überfluss. Кто-то может аминь сказать? Kann jemand Amen dazu sagen? Ein lauten Amen. Amen. Amen. И это так здорово. Und es ist so toll. И я решил для себя лично, не-не-не, мне все надо. И тепихи, и картины, и кофе я попью, все будет. Also ich persönlich habe für mich beschlossen, dass ich wie Teppiche so auch die Bilder mitnehmen werde und auch werde ich dabei noch Kaffee trinken. Все, что Бог обещал, also я хочу alles, взять. Was Gott versprochen hat, will все, ich nehmen. Бог обещал, я голодный. Also alles, was Gott versprochen hat, denn ich bin hungrig. Я жажду по нем. Also ich lechze nach ihm. Amen. Я хочу максимум его благословения. Ich will maximum von seinen Segen in meinem Leben. Хотя я понимаю, что я вообще не способен даже вместить его благословение. Obwohl ich selbst verstehe, dass ich eigentlich gar nicht fähig bin, das Ganze zu nehmen, was er mir oder ja, zu ihm reinzubringen, das, was er mir für mich vorhat. Also ich weiß, dass ich physisch nicht fähig bin, alle seine Segen zu umfassen. Weißt du, das, was du besitzt, den Heiligen Geist, das ist nur ein kleiner Teil. Das ist ein Pfand, wie die Bibel das sagt. Diesen kleinen Teil hat Gott dir gegeben. Als Versprechen, dass er dich eines Tages in den Himmel mitnehmen wird. Und deswegen hat er dir einen Anteil gegeben. Dass du die Sicherheit und die Garantie hast, dass er dich mitnehmen wird. Also, du hast einen kleinen Teil, so wie du, wie auch ich. Also ich weiß, dass wenn Gott seine Segen zum Maximum auf mich runterschütten würde, dann würde ich nicht mehr da sein. Ich wäre wahrscheinlich gestorben, gleich auf der Stelle. Denn die physische Kraft ist nicht fähig, seine Herrlichkeit, die große Herrlichkeit zu ertragen. Also unser Körper ist nicht fähig, seine Herrlichkeit zu ertragen. Der Mose hat nur ein paar Minuten mit Gott sich unterhalten und sein Gesicht fing an, so zu leuchten wie die Sonne. Die Menschen haben Angst vor ihm bekommen. Weißt du, wenn Gott nur ein bisschen mehr von Elektrizität dazu getan hätte, dann wären wir alle zu Staub. Ich habe das physisch gefühlt. Gott kommt mit seiner Kraft. Und du bist absolut nicht fähig, das zu ertragen. Und dabei ist es kein Schmerz, sondern es ist eine große Liebe. Das sind die Wellen von seiner Liebe, von seiner Elektrizität. Und du fühlst das. Du fühlst diesen Strom von diesem flüssigen Feuer, von dem der Johannes spricht, dass derjenige, der nach mir kommt, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen und mit dem Feuer. Schau her, er tauft uns. Das heißt, er bringt das runter. Also er taucht uns unter. Das Wort Taufe, also auf Griechisch, also weil das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben. Dieses Wort bedeutet untertauchen. Also Baptisto bedeutet das. Und diese Menschen haben das angewendet, als sie das erzählten. Also das Wort Taufe ist kein religiöses Wort. Das ist ein gewöhnliches, säkuläres Wort. Und Leute использовали его, когда они говорили, например, я сейчас окуну ткань в краску. Und die haben das benutzt in dem, wo sie gesagt haben, ich werde jetzt das Stück von einem Material untertauchen. На фабриках это употребляли. Also in Fabrik wurde das gebraucht, dieses Wort. И они красили ткань. Und sie haben die Stoffe gefärbt, когда они опускали ткань в краску. Als sie die Stoffe getaucht haben in das Wasser, когда они доставали ткань, она была вся пропитана краской. Und als sie den Stoff rauszogen, war sie komplett durchtränkt mit Farbe. Они говорили Баптисто. Und so haben sie gesagt Баптисто. Мы крестили эту ткань. Also wir haben getauft diesen Stoff. Вот это и есть смысл крещения. Und das ist der Sinn von Taufe. Бог погружает тебя. Gott taucht dich unter, в свою реку, in seinen Fluss, реку жидкого огня, also in das Fluss von dem flüssigen Feuer, и он зажигает тебя, und er zündet dich an, и ты несешь в себе уже этот огонь, und dann trägst du schon dieses Feuer in dir, река, dieser Fluss, река, dieser Fluss, река, der Fluss, Духа Святого, der Fluss vom Heiligen Geist, oh, Halleluja, Halleluja, нам тепло. Und uns ist es warm, когда мы с Господом, wenn wir mit dem Herrn sind. Он огонь. Er ist das Feuer. Он любовь. Er ist die Liebe. Ой, давай прочитаем еще одно место. Lass uns nochmal aus Johannes vorlesen. Johannes 7. 37 стих. Der Vers 37. Johannes 7. Also Johannes 7. 37. Also Johannes 7, 37. По 39. Bis zum 39. Aber am letzten, den großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wird die Schrift, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Da sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И дальше «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Смотри, Господь говорит, в этот день, великий день, also an diesem letzten großen Tag, это был праздник Куши. Das war der Tag, von Куши. Was? Куши? Nee. Wie? Zelten. Zeltenfest. Zeltenfest. И он длится 7 дней. Und er dauert 7 Tage lang. И вот в Иерусалим съезжаются все люди с разных мест, с разных стран. Даже. Und so kommen Leute von allen Ecken der Welt, auch aus dem Land, nach Jerusalem. Сидят в таких палатках, делают себе такие кущи. Also sie machen sich solche Zelte und sitzen darin. Okay, это до сих пор сейчас в Израиле делают. Das wird nach wie vor in Israel gemacht. И вот они живут в этих палатках 7 дней. Und so leben sie 7 Tage lang in diesen Zelten. Но последний день, он самый великий. Aber der letzte Tag ist der größte Tag. И люди все выходят из своих палаток. Die Menschen kommen alle aus ihren Zelten hinaus. И первосвященник берет кувшин с водой. Und der Priester nimmt einen Krug mit Wasser. Несет его к алтарю. Also er trägt das zum Altar. И в алтаре там медные такие чаши есть. Und im Altar sind solche Kupferschalen drin. И он начинает при всех людях выливать. Und er fängt vor Angesicht aller Menschen das rauszugießen. Вода выливается. Das Wasser gießt, kommt raus. Солнце сверкает. Die Sonne ist ja. И все люди такие: «Вау!» Ist sehr hell. Und die Menschen sagen: «Wow!» И здесь вдруг крик. Und plötzlich kommt ein Schrei. Написано, что Иисус громко закричал. Und es steht geschrieben, dass Jesus sehr laut geschrien hat. Кто жаждет? Also wenn jemand dürstet. И все такие: Und die Menschen alle: Смотри, Иисус, он помешал религии. Schau her, Jesus hat die Religion gehindert. Это была мертвая религия. Der hat sie gestört, denn es war eine tote Religion. Вот этот ритуал. Also dieses Ritual. И все такие: Und die so И потом все пошли дальше грешить. Und dann gehen alle wieder zu sündigen. Ага. Но Иисус, он хотел помешать этому всему процессу. Aber Jesus wollte diesen ganzen Prozess stören. И он хотел привлечь внимание к себе. Und er wollte die Aufmerksamkeit auf sich lenken. И он говорит: кто жаждет? Und deswegen sagt er: wer Durst hat, иди ко мне. Der kommt zu mir. Иди ко мне. Komm du zu mir. Отворачивайся от религии. Dreh dich von der Religion. Иди сюда. Und komm zu mir. И пей, говорит. Und trinke, sagt er. И дальше он говорит: кто верует в меня? Und weiterhin sagt er: wer an mich glaubt. У того, как сказано уже в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Смотри, жизнь. Schau hier, das Leben. Вода. Das Wasser. Символ жизни. Das ist das Symbol für das Leben. Без воды мы не живы вообще. Also ohne Wasser sind wir tot. Вода – это супер чудо. Also Wasser ist ein super Wunder. H2O – это супер чудо. Also CO2 ist ein super Wunder. Все, что хочешь, говори. А вот это главное чудо. Du kannst alles sagen, was du willst, aber das ist der wichtigste Wunder. H2O, das wichtigste Wunder. H2O, скажи, H2O. Also CO2, nicht oder CO2. H2O. H2O. H2O. H2O. H2O. Das ist die Chemie. Бог сотворил это великое чудо. Also Gott hat dieses große Wunder geschaffen. Also auf eure Gesundheit. Пейте больше воды, друзья. Also trinkt mehr Wasser, Freunde. Меньше Coca-Cola. Und weniger Coca-Cola. Oh yeah, Halleluja. Halleluja. Вот люди пьют воду. Und so trinken die Menschen das Wasser. Мы знаете, мы употребляем ее из бутылок. Wisst ihr, wir trinken aus den Flaschen. А есть источники. Aber es gibt Quellen. Реки. Es gibt Flüsse. Источники. Es gibt Quellen. И вот люди живут за счет бутылок. Und die Menschen leben dank den Flaschen. Они получают что-то расфасованное. Also sie bekommen etwas, was schon in die Flaschen abgefüllt war. Сел перед телевизором. Also setzt du dich vor dem Fernseher, machst das an. И что-то проглотил опять. Und hast etwas verschluckt. Это даже не вода. Das ist nicht einmal Wasser. Это часто какая-то Fanta, Coca-Cola и прочее. Das ist öfters mal Fanta, Cola oder noch irgendein Zeug. И яд какой-то. Vielleicht auch irgendein Gift. И что-то проглотили. Und man tut etwas schlucken, runterschlucken. Und dann ist es alles okay. Знаешь, но вот, Бог предлагает тебе источник. Weißt du, aber Gott bietet dir eine Quelle an. Да, чтобы мы не пользовались только расфасованными вещами. Damit wir nicht nur etwas gebrauchen, was abgefüllt ist bereits. Чтобы ты не жил от воскресенья к воскресенью. Damit du nicht von Sonntag zu Sonntag lebst. То, что тебе дали там. Das, was man dir dort gegeben hat. Но чтобы ты был подключен к источнику. Dass du zu der Quelle angeschlossen bist. Чтобы у тебя был источник изнутри. Damit du diese Quelle aus dir heraus hast. Ты утром встал, сказал, доброе утро, Дух Святой. Dass du in der Früh, wenn du aufstehst, sagen kannst, Guten Morgen, Heiliger Geist. Ты идешь спать, добрый вечер, спасибо тебе за этот день, Дух Святой. Du gehst schlafen und sagst, Guten Abend und danke dir, Heiliger Geist, für diesen Tag. Учи меня ночью. Also, Gute Nacht, bitte lehre mich in der Nacht. И ты живешь с ним, с источником, внутри und тебя. Und du lebst mit dieser Quelle in dir innen. Дух Святой. Der Heilige Geist. Источник. Das ist eine Quelle. И смотри, что Иисус говорит. Und schau, was Jesus sagt. Из чрева потекут реки воды живой. Aus seinem Leib werden die Ströme des lebendigen Wassers fließen. Из чрева. Aus dem Leib. Вот здесь у тебя центр жизни. Also hier hast du das Zentrum deines Lebens. Не здесь. Also nicht hier. Не из головы потекут реки. Nicht aus dem Kopf werden die Flüsse, die Ströme fließen. Из чрева. Sondern aus dem Leib. Потому что там обитает Дух твой. Denn dort wohnt dein Geist. Дух твой. Dort wohnt dein Geist. Внутри. In dir innen. И из чрева текут реки воды живой. Denn aus dem Leib fließen die Ströme des lebendigen Wassers. И мы вчера с Леной гуляли возле реки. Und wir sind gestern spazieren gegangen mit Lena an einem Fluss entlang. Und ich denke mir immer dabei, откуда столько воды? Woher so viel Wasser? Почему вот она может так течь столетия? Wieso kann sie hunderte von Jahren einfach so fließen? Всегда течет. Also sie fließt immer. День и ночь. Tag und Nacht. Река всегда полная. Also Fluss ist immer voll. Откуда столько воды? Woher so viel Wasser? Вообще, вот река это вообще, она тоже сама по себе очень сильная. Überhaupt, der Fluss an sich ist sehr, sehr gewaltig und stark. И Иисус говорит, не просто родник. Und Jesus sagt, das ist nicht nur irgendein Brunnen. Не ручей. Also nicht nur einfach, also so ein Wasserrinnen. А он говорит, реки. Sondern er sagt, Ströme. Три минимум. Also drei mindestens. Послушай, Иисус говорит, zu. Множественное число. Also Jesus spricht hier von Mehrzahl. Не просто река. Also nicht nur einfach ein Strom. Говорит, реки потекут. Sondern er sagt, Ströme werden fließen. Из чрева твоего. Aus deinem Leib. Какие еще реки? Also was für Ströme? Я рассуждал, думаю. Ich habe darüber nachgedacht. Minimum drei Reki. Also das sind mindestens drei Ströme. Послушай. Hör zu. Слушаешь? Hörst du das? Hörst du das? Zu? Okay, listen. Слушай. Also hör zu bitte. Первая река. Also der erste Strom. Emotionalная река. Das ist ein emotionaler Strom. Emotionalная река. Das ist ein emotionaler Strom. Бог дает любовь. Gott gibt Liebe. Бог дает радость. Gott gibt Freude. Бог дает мир. Gott gibt Frieden. Бог дает прощение. Gott gibt die Vergebung. Это все в чувствах. Und das alles ist in den Gefühlen drin. В чувствах. Es ist alles in den Gefühlen. Правда, Amen. Ты понимаешь меня, да? Nicht wahr? Du verstehst mich? Halleluja. Halleluja. Одна жена молится, говорит, Бог. Eine Ehefrau betet und sagt, Gott. Дай мне мудрости. Schenke mir Weisheit, bitte. Чтобы мне переносить моего мужа. Damit ich meinen Mann ertragen kann. Бог. Gott, дай мне терпение, gib mir Geduld, чтобы покрывать его ошибки, damit ich seine Fehler decken kann. Только не давай мне силы, aber gib mir bitte keine Kraft, чтобы я его не убила, damit ich ihn nicht töten kann. Amen, ты так не молишься, нет? Betest du so auch? Не надо, да? Bitte nicht so. Но Бог дает нам силу. Aber Gott gibt uns auch die Kraft. И Бог дает и любовь, и Gott, радость. Gott gibt die Liebe, Frieden und auch Freude. Это эмоциональная река. Das ist ein emotionaler Strom. Amen. Amen. И тебе, Amen. Yeah. Господу слава. Ehre sei unserem Herrn. Нам не обязательно идти куда-то отрываться, чтобы получить опять эмоциональный всплеск. Also wir müssen nicht irgendwo hingehen, um diesen emotionalen Ausbruch zu haben. Ты можешь так классно заправиться им. Du kannst so richtig gut mit ihm sich auftanken. Wenn du просто дома помолился полчаса. Wenn du einfach zu Hause halbe Stunde betest. Опять выходишь и все готов расцеловать. Und dann kommst du da wieder raus und bist bereit, alle zu küssen. И все готов простить, Amen. Und bist bereit, allen zu vergeben, Amen. Ты так любишь Иисуса. Und du liebst so sehr Jesus. Jesus. Когда ты наполняешься Духом Святым. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Он источник любви к Иисусу. Denn er ist die Quelle der Liebe zu Jesus. Amen. Ты просто влюбляешься в него. Du verliebst dich einfach in ihn. Когда ты наполняешься Духом Святым. Wenn du dich mit dem Heiligen Geist erfüllst. Ты готов любить ближнего своего. Du bist bereit, deinen Nächsten zu lieben. Откуда у людей сила бывает служить людям 50 лет, 60, 70? Woher bekommen die Menschen die Kraft, 50, 60 Jahre lang den Menschen zu dienen? Любить людей, служить людям. Den Menschen, die Menschen zu lieben, den Menschen zu dienen. Всяких засранцев таких, Irgendwelche, неблагодарных. Undankbaren Scheißerchen zu dienen. Amen, amen, amen, amen, amen. Amen. Потому что они наполняются Духом Святым. Denn sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Где-то дома у себя. Irgendwo bei sich zu Hause. Там комнатка есть маленькая. Also dort gibt es ein kleines Zimmer. И там река течет. Und dort fließt dieser Strom. Река течет. И они dort туда fließt ein Strom. Каждый день туда. Und dort springen sie jeden Tag hinein. Покупали себе опять свеженькие. Und schwimmen dort darin. Und dann kommen sie wieder richtig frisch raus. Halleluja. Wow. Wow. Wow. Это эмоциональная река. Das ist ein emotionaler Strom. Смотри, вторая река. Schau hier, der zweite Strom. Энергетическая. Das ist ein energetischer Strom. Энергетическая река. Ein energischer Strom. Энергетический Strom. Amen. Энергетический. Amen. Yes. Energie. Yes. Okay. Also Energie fließt dort. Это сила. Das ist eine Kraft. It's power. Das ist Power. Она так работает. Sie funktioniert so. На всех уровнях. Also sie funktioniert auf allen Ebenen. Духовный, душевный, физический уровень. Wie im Geistlichen, so im Seelischen, so im Physischen. Ты заряжаешься. Also du tankst dich auf. Du lädst dich auf. Через него. Du heilst dich dadurch. Amen. Amen. Физически изменяется. Und physisch sogar verändert sich der Mensch. Помолись полчаса на языках. Also bitte mal halbe Stunde in Zungensprache. Потом подойди к зеркалу. Und dann geh mal zu dem, zum Spiegel. И увидишь что-то. Und du wirst etwas sehen. Ты полюбишь самого себя даже. Du wirst dich sogar selbst lieben lernen. Amen. Amen. Okay. Okay. Потому что ты станешь красивее. Denn du wirst schöner werden. Amen. Amen. Потому что ты наполнился Духом Святым. Weil du dich mit dem Heiligen Geist erfüllt hast. А Дух Святой – это красота. Und der Heilige Geist ist Schönheit. Это совершенство. Das ist die Vollkommenheit. Это порядок. Das ist die Ordnung. Мысли. Das ist Ordnung in deinen Gefühlen und deinem Verstand. Amen. Amen. Schau hier, eins war die Erde wüst und leer. Und der Heilige Geist, der schwebte über das Wasser, über die Erde. Und Gott sagte, er hat sein Wort geschickt. Und sogleich hat der Heilige Geist das ausgeführt. Und dann kam eine Ordnung. Fauna, also Fauna und Flora kamen. Also das Leben kam. Die Schönheit kam. Die Menschen kamen. Die Liebe kam. Die Kinder kamen. Die Familien kamen. Kamen hervor, weil der Herr die Schönheit schafft. Как мы видели, дьявол, он тоже не спит. Он und so wie wir gesehen haben, der Teufel schläft auch nicht. Он ползает. Also er kriecht. Он ползает, это древний змей, он ползает. Also das ist eine uralte Schlange, das kriecht immer. И вот эту красоту он пытается разрушить. Und diese Schönheit versucht immer zu zerstören. Чтобы людей рассорить. Um die Menschen auseinanderzubringen. Чтобы семьи разрушить. Damit die Familien zerstört werden. Чтобы детей потом искалечить психику. Damit die Psyche von den Kindern komplett kaputt wird. Чтобы люди поддались на эти соблазны, на эти воздушные шары. Damit die Menschen verlockt werden und verführt werden von diesen Luftballons. Aber Ehre sei unserem Herrn. Er kommt zu uns. Er ist der Retter. Also er streckt seine Hände am Kreuz für uns aus und er sagt, ich liebe dich. Und wir empfangen dann und nehmen das an, wenn wir das anfangen zu erkennen. Halleluja. Halleluja. И вот третья река. Ты хочешь слышать? Und so der dritte Strom, willst du das hören? Halleluja. Это сильная река. Das ist ein sehr starker Strom. Чем старше я становлюсь, also je älter ich werde, тем ценнее для меня именно эта река. Desto wertvoller wird dieser dritte Strom für mich. Именно эта река. Also genau dieser Strom. Also Informationsstrom. Der Heilige Geist. Das ist eine Information. Der Heilige Geist ist nicht nur einfach eine Kraft oder eine Schönheit, dass wir da stehen und das betrachten und dann gehen wir nach Hause. Das ist nicht nur einfach ein Feuer, dass wir an dem uns wärmen und würden einander sagen, es ist so schön und so gut. So schöne Gefühle, so viele Emotionen und dann würden nach Hause gehen. Nein, Дух Святой – это личность. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Скажи личность. Sag mit mir Persönlichkeit. Личность. Das ist eine Persönlichkeit. А с личностью надо общаться. Und mit einer Persönlichkeit muss man sich unterhalten. Дружить. Man soll eine Freundschaft haben. И когда ты разговариваешь? Und wenn du mit ihm sprichst. У тебя получается коммуникация. Dann hast du eine Kommunikation. Ты даешь информацию. Du gibst die Information her. И ты получаешь информацию. Und du bekommst die Information. Amen. Amen. Смотри, Дух Святой дан нам. Schau her, der Heilige Geist ist uns gegeben worden, damit wir täglich Informationen bekommen von Gott, dass wir Hilfestellungen von ihm bekommen. Weißt du, das Geheimnis von dem erfolgreichen Leben von einem Christen, zu lernen, diese Hilfestellungen von Gott hören zu können, täglich. Знаешь, вот есть интуиция, люди говорят. Weißt du, es gibt, die Menschen sagen, dass man Intuition hat. Интуиция – классная штука. Das ist eine tolle Sache. Ты чувствуешь? Also du fühlst. Здесь фальшиво. Also da ist etwas falsch. Здесь хорошо. Da ist es gut. Okay? Okay? Особенно женщины, да? Besonders die Frauen. Они молодцы в этом. Also die sind richtig gut in dieser Sache. Но. Aber. Подсказка от Духа Святого. Aber eine Hilfestellung von dem Heiligen Geist. Это гораздо больше, чем интуиция. Das ist wesentlich größer als Intuition. Больше. Also es ist viel größer. И вот Дух Святой, он дан нам. Und so ist uns der Heilige Geist gegeben worden. Как божественная мудрость. Als göttliche Weisheit. Которая приходит в каждую твою ситуацию. Das in jede deine Situation reinkommt. И так важно научиться вот это воспринимать. Und es ist so wichtig, das zu erkennen und das zu, ja, zu empfangen. Also das zu hören, seine Hilfestellungen. Und dann ist der Erfolg garantiert. In deinem Leben. Amen. Я тебе скажу, может, два слова только. Ich sag dir nur vielleicht nur zwei Worte. Больше не буду, потому что у нас нет времени. Werde ich nicht mehr sagen, weil wir keine Zeit mehr haben. Когда ты молишься на иных языках, wenn du in Zungensprachen betest, происходит обмен информацией. Dann geschieht ein Austausch der Informationen. Обмен информацией. Austausch der Informationen. Знаешь, на твою подкорку сюда попадает Божья информация. Weißt du, unter deine Rinde von deinem Hirn kommt Information von Gott. Когда ты молишься на иных языках, also wenn du in Zungensprachen betest. Это такая вот информация лимитированная. Das ist so eine limitierte Information, die in deinen Geist hereinkommt. Und zuerst begreifst du gar nichts. Aber zu einem bestimmten Moment, dann, wenn du das brauchst, kommt diese Information aus dir raus. Und du erkennst, du wirst plötzlich erleuchtet von diesem Gedanken. Denn du hast dich aufgeladen mit Gott seiner Information in der Zeit der Zungensprachengebetes. Das ist so stark und so mächtig. Das ist Gottes Geheimnis, diese Zungensprache. Und Teufel kann das nicht entziffern. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Итак, Дух Святой – это личность. Also, der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Подружись с ним. Und hab Freundschaft mit ihm. Werde Freund von ihm. Amen. Amen. Ты молишься Отцу, да. Du betest. Ты молишься Отцу. А du betest zum Vater. Ты молишься Иисусу. Du betest zu Jesus. 100%. 100% ist richtig. Молись Духу Святому. Bete zum Heiligen Geist. Говори с ним. Spreche mit ihm. Hey, hab mit ihm Kontakt, Unterhaltung. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Hey, das ist klasse. Das ist so klasse. Ты можешь потом на языках очень просто. Dann bittest du ganz einfach in Zungensprachen. Как я уже сказал, открывай рот и молись. So wie ich schon gesagt habe, mach einfach deinen Mund auf und bete. Говори. Und rede und rede und rede und rede. Говори. Rede und rede und rede. И эта речь, она будет от Бога. Und diese Sprache wird von Gott sein. Halleluja. Halleluja. И в это время происходит этот обмен информацией. Und zu dieser Zeit geschieht dieser Austausch der Information. Знаете, написано, что Дух подкрепляет нас в немощах наших. Wisst ihr, es steht ja geschrieben, dass der Geist uns in unseren Schwächen stärkt. Мы не знаем, о чем молиться. Wir wissen nicht, für was wir beten sollen. У тебя бывает такое? Hast du sowas manchmal? Стоишь перед Богом? Du stehst vor Gott? Не знаю, что сказать. Und hast keine Ahnung, was du sagen sollst. Вроде хочу сказать, не знаю, что. Irgendwie will ich etwas sagen, aber ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Так хочется много сказать, а не знаю, что. Man möchte so viel sagen, aber man weiß nicht, was man sagen soll. Okay. И вот здесь не okay. помогут какие-то религиозные молитвы. Und da werden nicht irgendwelche religiösen Gebete helfen. Что-то там прочитать молитвослово. Also irgendwelche Gebetsbücher zu lesen. Не, не. Nein. И здесь Бог им помогает, написано. Und steht ja geschrieben, dass der Gott hier hilft. Он укрепляет. Also er stärkt uns. Он хочет тебя укрепить. Also das bedeutet, er möchte dich stärken. Вот в твоем вот этом несостоятельности. Also in dieser Schwäche, was du hast, in diesem, wo du nicht weißt, was du tun sollst. Я прихожу к тебе. Er sagt, ich komme zu dir. Я хочу помочь. Ich will dir helfen. Чтобы ты научился выражать свои мысли. Damit du lernst, deine Gedanken ausdrücken zu können. Deine Emotionen, deine Gefühle. И мы начинаем говорить эти слова. Und wir fangen an, diese Worte auszusprechen. И написано в Библии ангельские слова. Und die Bibel sagt uns, das sind Engelsprache. Nicht Englisch, sondern Engelsprache. Engelsprache. Engelsprache, okay. Мы по небесах не будем по-английски говорить. Also wir werden im Himmel nicht Englisch sprechen, Halleluja. Но по-ангельски. Aber Engelsprachen. Ангельский язык. Also Engelsprachen. Ой, ты можешь говорить это слово. Und du kannst diese Worte aussprechen. В этот момент твой дух говорит тайны Богу. Und in diesem Moment spricht dein Geist Geheimnisse zu Gott. Те тайны. Also diese Geheimnisse, тайны, которые ты сам даже не знаешь. Also diese Geheimnisse, wo du selbst nicht weißt. Дух твой начинает говорить Богу. Dein Geist fängt an zu Gott zu reden. Вот что-то он рассказывает, там рассказывает. Also etwas erzählt ihm und erzählt ihm. Вчера мне прислали видео. Gestern habe ich ein Video bekommen. Ага, внук, извините, я про своего внука рассказывал. Also ich erzähle viel über meinen Enkel. И вот там внук что-то рассказывает. Und mein Enkel erzählt etwas. Своей маме. Also seine Mama. И с такими эмоциями рассказывает. Und mit solchen Emotionen spricht das aus. И рассказывает убедительно. Und der hat überzeugend spricht das so zu Mama. Минут пять рассказывает. Also 5 Minuten lang. Erzählt die alles. Ja, da, da, und sie, ja, da, ja, da, ja. Da, da, da, da, da. Alles klar. Вот так вот мы, наш дух хочет это рассказать Богу. Genauso will unser Geist Gott etwas erzählen. И мы не знаем, как это сказать. Und wir wissen nicht, wie wir das sagen sollen. Но мы хотим. Aber wir wollen. И папа то слушает, классно. Und der Papa hört uns zu und sagt, es ist gut so. Bla, bla, bla, ist gut. Я радуюсь твоему бла-бла-бла. Also ich freue mich an dein bla, bla, bla. Super! Halleluja! Halleluja! О, Боже, Боже, Боже наш. И он говорит, иди ко мне и пей. Er sagt zu mir, komm zu mir und trinke von mir. И кто верует в меня, из чрева потекут реки. Und der, der an mich glaubt, aus seinem Leib werden die Ströme des lebendigen Wassers fließen. Воды живой. Du bist lebendig. Воды живой. Also von dem lebendigen Wasser. Друзья мои. Meine Freunde. И ученики, они были такие же, как и мы. Also die Jünger waren genauso wie wir. До Троицы. Und bis Pfingsten. До Троицы. Also bis diesem Pfingstfest. Они были предатели. Waren sie Verräter. Они были трусы. Sie waren Feiglinge. Они все разбежались. Sie sind alle auseinandergelaufen. Спрятались. Sie haben sich versteckt. Но пришла Троица. Aber dann kam Pfingstfest. Дух Святой сошел. Der Heilige Geist kam И runter. Вдруг мы видим этих учеников. Und plötzlich sehen wir diese Jünger. На площадях. Auf den Marktplätzen. Они вышли. Sie gingen hinaus. Они уже не прячутся. Sie verstecken sich nicht mehr. Они стоят как львы. Sie stehen wie Löwen da. Они смелые. Sie sind stark und mutig. И из них просто прет. Und aus ihnen kommt das einfach raus. Они не могут молчать. Sie können nicht schweigen. Они говорят об Иисусе. Sie reden über Jesus. Это сделал Дух Святой. Das hat der Heilige Geist gemacht. Эмоциональная река. Ein emotionaler Fluss. Это Strom, сила, энергетическая сила. Энергетический Fluss, Fluss, die Kraft. Информационная река. Und dieser Informationsfluss. Бог крестил их Духом Святым. Gott hat sie mit dem Heiligen Geist getauft. В эту реку. Also er hat sie getaucht in diesen Fluss. И поэтому они стали нести Слово Божие. Deswegen haben sie angefangen, das Wort Gottes zu tragen, До края weiterzugeben. Земли. Die До haben края angefangen, земли. Das bis zum Ende der Welt zu tragen. И поэтому сегодня Это воскресенье. Deswegen an diesem Sonntag heute Millionen людей. Millionen von Menschen сидят в церквях. Sitzen in den Gemeinden. И празднуют это крещение Духом Святым. Und feiern diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Потому что Дух Святой сошел. Denn der Heilige Geist kam runter. Наполнил 12 учеников. Der hat 12 Jünger erfüllt. И они донесли это Евангелие по всему лицу земли. Und die haben dieses Evangelium überall verteilt. Святой Дух. Vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Kraft. Und er sagt, und er sagt, ich werde euch die Kraft geben. Er sagt, mir. Mir. Скажи, mir. Sag mir. Он дал мне сил. Er hat mir die Kraft gegeben. Я даю тебе сил. Er sagt, ich gebe dir die Kraft. Чтобы ты был свидетелем. Damit du der Zeuge wirst. Также об Иисусе. Auch über Jesus. В своей личной жизни. Also in deinem persönlichen Leben. На своем лице. Auf deinem Gesicht, also durch dein Gesicht, durch deine Emotionen, durch deine Kraft zu lieben und zu vergeben und durch dein Wort, damit du ein Zeuge von Jesus Christus wirst. Das macht der Heilige Geist. Ich liebe den Heiligen Geist. Liebst du ihn? Liebst du Jesus? Dann musst du den Heiligen Geist lieben. Отец, Сын и Святой Дух. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Одно. Das ist eins. Amen. Если кто-то пренебрегает Духом Святым, wenn jemand es gering schätzt, den Heiligen Geist, пренебрегает Папу, dann schätzt er auch Vater gering. Пренебрегает Иисус. Dann schätzt er auch den Jesus gering. Это вместе. Das, denn es ist eins, das ist zusammen. Кто почитает Иисус, derjenige, der Jesus ehrt, почитает Папу. Dann ehrt der Vater. Dann ehrt er auch den Heiligen Geist. Sie sind immer in Einigkeit. Halleluja. Halleluja. Lass uns unsere Augen schließen. Bitte bereite dich zu empfangen. Also bereite dich vor zu empfangen. Bereite deinen Geist vor. Hier ist jetzt der Heilige Geist. Er ist hier. Und du fühlst das bereits. Und jemand hat ihn bereits schon bekommen. Und jemand bekommt das jetzt gerade. Genau jetzt. Heiliger Geist arbeitet mit deinem Herzen. Er arbeitet mit deinem Geist. Und deine Emotionen, die fühlen das bereits. Deine ganzen Enden von deiner Seele, die spüren das. Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe. Er umarmt dich. Er zeigt dir die Liebe des Vaters. Er ist hier. Und er sagt zu dir, er will mit dir reden.